berufliche Fortbildung als auch allerhand gesellschaftspolitisches, so wie heute zum Beispiel. Bevor wir zum Thema kommen, noch zwei, drei Sätze zum Raum, weil jetzt auch ein paar neue Leute da sind. Also dieser Raum ist ein offener Raum hier in einem Hausprojekt. Der Raum wird quasi ehrenamtlich betrieben von Leuten auf Spendenbasis und alle möglichen Gruppen und Grüppchen, die hier was machen wollen, können das sozusagen tun. Hier liegen auch überall so Monatsflyer rum, da könnt ihr gerne nochmal drauf gucken. Und ich lasse hier nochmal so einen kleinen Zettel rumgehen. Wer den monatlichen Info-Newsletter haben möchte, der kann hier einfach eine E-Mail-Adresse eintragen. Dann kriegt man einmal im Monat eine Mail, wo die ganzen Veranstaltungen des kommenden Monats drinstehen. Ansonsten werde ich eine Teilnahmeliste rumgehen lassen, weil diese Veranstaltung kostenlos ist und ihr nachweisen müsst, dass sie stattgefunden hat. Die meisten kennen das Spiel. Bitte keinen Quatsch eintragen. Wer in diese Liste eine deutliche geschriebene E-Mail-Adresse einträgt und hinten bei Ja ein Kreuzchen macht, wird auch in Zukunft über Veranstaltungen des DGB-Bildungswerks informiert werden. Soviel vielleicht zum Organisatorischen. Ja, ich freue mich natürlich, dass trotz Ferienzeit so viele da sind. Das freut mich doppelt. Als Veranstalter freut man sich natürlich immer, wenn viele Leute kommen, aber es freut mich auch gerade beim heutigen Thema, weil ich persönlich sagen muss, dass mir das Thema seit einigen Wochen quer im Magen liegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man steht schon mit einer ziemlichen Ratlosigkeit vor der aktuellen Situation. Und als wir das Thema miteinander ausgemacht haben, war das eigentlich noch gar nicht so, dass es jeden Tag auf der Tageszeitung auf der Seite 1 war. Da war es vielleicht auf Seite 12 oder so. Ich habe heute nochmal die Frankfurter Rundschau mitgebracht, auf der Titelseite. Deutsche Waffen für Kurden. Hätte man, glaube ich, vor einem halben Jahr hätte das niemand für möglich gehalten. Die PKK steht immer noch auf der Liste der terroristischen Vereinigungen. Die sogenannte ISIS oder IS, wie sie jetzt nur noch heißt, ist in Deutschland immer noch keine terroristische Vereinigung. Also es zeigt so ein bisschen, wie das, was politisch verhandelt wird, eigentlich dem hinterherhinkt, wie die aktuelle Situation gerade ist. Ich freue mich sehr, dass Ercan Ayboga heute Abend Zeit und Lust hat, mit uns über das Thema zu reden. Er war selbst in einem Teil des kurdischen Gebietes, nämlich im Norden Syriens, vor ein paar Monaten im Mai mit einer Delegation. Weil wenn man sich die Berichterstattung anguckt, ist immer viel von den Kurden die Rede und man weiß eigentlich so manchmal gar nicht genau, worum geht es denn jetzt eigentlich. Dann ist von den irakischen Kurden die Rede, dann gibt es aber irgendwie auch noch Syrien. Über Syrien gibt es dann die Berichterstattung über den Bürgerkrieg. Also auch die Presseberichterstattung trägt, glaube ich, für mich zumindest nicht immer zur Aufklärung bei, mit wem man es jetzt eigentlich zu tun hat, weil Kurdinnen und Kurden natürlich auch unterschiedliche politische Auffassungen und unterschiedliche Meinungen haben. Und ich denke, das wird heute auch deutlich werden, denn über den Teil, über den wir heute was hören, geht es, wenn es um die Waffenlieferung geht, in der Regel nicht. Das vielleicht schon mal vorab. Ja, zu Ercan muss ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Den kennen nämlich die meisten hier. Er engagiert sich schon seit vielen Jahren im Mesopotamischen Kulturverein hier und ist immer wieder Ansprechpartner genau für Themen, wenn es um Kurdistan in Erfurt und Thüringen geht. Vielen Dank, dass du da bist, Ercan, und ich würde dir einfach das Wort geben. Ja, schönen Abend. Ich freue mich, hier zu sein und diese Veranstaltung mit euch durchführen zu können. Danke auch für die Organisation. Ich war, wie gesagt, im Mai in Rojava. Rojava heißt Westen und damit ist Westkurdistan gemeint, die mehrheitlich kurdisch besiedelten Gebiete Syriens, was auch Syrisch-Kurdistan genannt wird. Wir kürzen es heute mit Rojava ab. Der Begriff Rojava hat sich in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren doch weitgehend durchgesetzt als Begriff für diese Region. Ich war mit zwei Freundinnen dort im Mai, knapp 4 Wochen. Ich selbst war knapp 3 Wochen dort und die Delegation wurde organisiert im Namen der Tatort-Kurdistan-Kampagne, die es seit 4 Jahren in Deutschland gibt. Da sind politisch engagierte Menschen aus der ganzen Bundesrepublik. Da geht es vor allem darum, die deutsch-türkischen Beziehungen kritisch zu beleuchten, besonders im Hinblick auf die Unterdrückung von Kurdinnen und Kurden in Kurdistan, aber auch hier in Deutschland. Es geht um Waffenlieferung, um wirtschaftliche Interessen, geostrategische Interessen. Es geht um die Repression von kurdischen Aktivisten hier in Deutschland. Auch unser Verein, Kulturverein Mesopotamien, ist davon betroffen. Es geht auch um Flüchtlinge hier in Deutschland, Und in den letzten Jahr, ein, zwei Jahren ist das Thema Rojava bei uns ins Zentrum gerückt, weil sich da viel abspielt in Syrien und in Rojava. Und in Rojava hat sich vor 2 Jahren hat eine Revolution begonnen, die Nennungsrevolution. Es wurden Räte demokratische Strukturen aufgebaut. Bevor ich zum Vortrag komme, wollte ich noch 2, 3 Sachen sagen. Erstens liegen auf dem Tisch hinten eine Menge Material aus. Könnt euch bedienen. Die Bücher sind eher zum Einsicht da, weil wir sie nur einmal haben. Aber anderes könnt ihr gerne mitnehmen. Während des Vortrags könnt ihr ruhig sogenannte Verständnisfragen stellen. Also wenn was unklar ist, einfach melden und fragen. Das ist kein Problem. Gleich zu Beginn möchte ich auch auf eine Tatort Kurdistan Aktion hier in Erfurt hinweisen. Die findet am 30. August, also in 9 Tagen hier statt, auf dem Anger um 14 Uhr. Wir werden da eine kleine Aktion mit Infostand durchführen. In den nächsten Tagen werdet ihr ein bisschen auch informiert, aber merkt euch vor, wenn ihr Interesse und Zeit habt, kommt vorbei, ab 14 Uhr, bis bestimmt 16 Uhr. Ja, ich denke, ich setze mich mal so hin. Die Couch ist irgendwie so weit unten. Und außerdem wird hier aufgenommen. Fange ich mal an. Der Vortrag wird vielleicht 40 Minuten oder so dauern. Ich hoffe, es gibt viel zu berichten, aber ich versuche das gut, möglichst gut zusammenzufassen, was sich in Rojava und in der Region abspielt. Ich sagte Revolution, mit Revolution meine ich Revolution. Die begann im Juli, vor allem im Juli 2012, als die organisierten kurdischen Strukturen angefangen haben, ihre Region zu befreien. Wir sehen hier eine Karte von Syrien. Es gibt 3 Gebiete, die als Rojava bezeichnet werden. Hier leben zumeist Kurden, aber auch andere. Ganz links oben haben wir die Region Afrin. Hier haben wir Kobani. Und hier haben wir das größte Gebiet Jezira. Da war ich mit den 12 Freunden. Wir sind von Irak, Südkurdistan kommend eingereist. Mit Südkurdistan meine ich Irakisch-Kurdistan. Und haben uns dort längere Zeit aufgehalten. Hier sieht man nochmal eine Karte von der ganzen, von der Jezira-Region. Ich möchte hier nur 4 Städte nennen. Die größte ist Kamischlo, sozusagen mehr oder weniger die Hauptstadt dort. Das ist hier die Grenze zur Türkei bzw. Nordkurdistan. Die zweitgrößte Stadt ist Haseke. Die ist so im südlichen Randgebiet von Jezira. Hier leben zur Hälfte Kurden und zur Hälfte Araber bzw. Assyrer. In der Stadt waren wir auch oft, Derik, und auch in dieser Stadt Sedekanir. Da haben wir uns länger aufgehalten. Von diesen Städten werde ich berichten. Das sind jeweils Städte mit 30.000, 40.000 Einwohnern. Kamischlo hat 500.000 Einwohner, Haseke wahrscheinlich auch knapp so viel. Haseke ist auch gleichzeitig die Hauptstadt der offiziellen syrischen Provinz, die heißt auch Haseke. Wir sind, da haben wir mal ein paar Daten, wir sind über, wie gesagt, von der irakischen Seite gekommen, wir sind erst nach Südkurdistan geflogen und dann mit dem Auto über Mosul eingereist, das war im Mai, und über Mosul wieder ausgereist. Mosul war damals natürlich schon sehr angespannt und wir sind einfach nur schnell durchgefahren, sind nicht ausgestiegen oder konnten nicht in Ruhe Fotos schießen. Die Fotos, die wir geschossen haben, sind vom Auto. Die Situation war einfach zu brenzlig oder gefährlich. Wir sehen hier so einen Ausschnitt von Mosul, da lebten knapp 2 Millionen Menschen, eine große Stadt. Dazu kommen wir bestimmt nochmal. Ich mache mal weiter. Hier sehen wir ein Bild vom Grenzübergang, der auf Kurdisch Tel Kocher genannt wird und auf Arabisch Yarubiya. Dieser Grenzposten wurde im November letzten Jahres befreit und dann ergab sich bis jetzt Anfang Juni für die Jezira-Region das Embargo, das vorherrschende Embargo, ein bisschen zu brechen. Es gab ein bisschen Handel und Menschen konnten über diesen Grenzposten einreisen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aufgrund der jetzigen Angriffe und Eroberungen durch ISIS. Ja, die Jezira-Region, die ist, muss man sich so vorstellen, dass das alles Ebene ist. Da gibt es nur an zwei Stellen kleine Berge, sonst haben wir nur Ebenen und vor allem landwirtschaftliche Flächen. Wälder gibt es keine und das sind riesige Flächen, da wird sehr viel Weizen und ein bisschen was anderes noch produziert. Also es ist nicht so das typische Kurdistan, was man sonst so kennt. Die Berge, die man im Hintergrund sieht, das ist schon Nordkurdistan. Die Grenze reicht bis fast an die Berge, aber das ist die Provinz Mardin. Die Berge sieht man eigentlich von vielen Regionen Rojavas. Nochmal zurück. Ups. Ja, nochmal ein paar Daten zu Syrien oder Rojava. In Syrien leben 22-23 Millionen oder lebten. 13-15% sind etwa Kurdinnen und Kurden. Und die leben vor allem im Norden, aber auch in anderen Regionen. In Aleppo lebten zum Beispiel 500.000 Menschen. Sie waren die Bevölkerung, die in Syrien am meisten unterdrückt war. Wirtschaftlich, politisch, die Situation bis Anfang 2011, als der Aufstand in Syrien begann, war sehr, sehr schwierig. Die Repression war sehr groß, Kurdisch war verboten. Es gab über 2000 politische Gefangene. Freie Betätigung war in keinster Weise möglich. Diese Revolution, die ich angesprochen habe, um die zu verstehen, muss man verstehen, wie sich die Region politisch organisiert hat. Das begann natürlich schon vorher, aber sie, mit dem Beginn der Aufstände haben die meisten Kurden angefangen, sich in Räte zu organisieren. Es gibt einen Vorläufer, vor allem ist das auf Initiative der Partei PYD, Partei der Demokratischen Einheit, passiert. Sie wird auch im Deutschen meistens als PYD abgekürzt. Und PYD hat Anfang 2011 entschieden, jetzt die Menschen systematisch, umfassend zu organisieren. Allerdings nicht als eine Partei. Sie hat gesagt, wir müssen möglichst breite Organisierungsgrad hier schaffen, denn wir haben jetzt eine ganz neue politische Situation und es ist gut möglich, dass der Aufstand sich militarisieren kann und Krieg sich ausbreiten und auch Rojava ergreifen kann. Wir müssen uns schnell organisieren, damit wir unsere Region verteidigen können. Die Räte wurden in allen Orten, wo Kurdinnen und Kurden leben, aufgebaut, von der PYD, aber auch von 2-3 weiteren linkeren kurdischen Parteien. Die haben sich dann auch angeschlossen. Innerhalb von einer kurzen Zeit, von einem halben Jahr, schaffte man es, in allen Gebieten Rätestrukturen aufzubauen, in den Dörfern, in den Städten. In den Dörfern haben sich zuerst die Dörfer organisiert, in den Städten erst auf Stadtteilebene und dann kamen die höheren Stufen, wie man so im Rätesystem sich das so ungefähr vorstellen kann. Dann gab es dazu komme ich noch, die obere Stufe, wo in Stadt und Umgebung erfasst wurde, und dann gab es den Volksrat Westkurdistans, MGRK, kurz abgekürzt. Ich sage jetzt nur noch Volksrat. Der Volksrat hat sich sehr schnell zur politisch wichtigsten Bewegung in Rojava entwickelt. In Rojava plus in Aleppo, im Norden von Aleppo, wo rund 500.000 Kurdinnen lebten. Jetzt leben nur noch 100.000 etwa da, weil die meisten geflüchtet sind nach Rojava. Hier haben wir eine Versammlung von den Co-Vorsitzenden verschiedener Stadtteile in der Stadt Dedig besucht. Das war ein ganz spontaner Besuch. Die haben sich da im Innenhof eines Hauses getroffen. Der Co-Vorsitzende heißt Mann und Frau, das waren 12, 13 Personen. Die haben sich beraten. Die beraten sich jede Woche. Die sind mehr oder weniger die engere Koordination der Stadt Dedig. Die haben dort beraten, wie die Situation ist und ein, zwei Aktionen, Kampagnen dort vorbereitet. Die Versammlung fand in einem Kommunenzentrum statt. Kommunenzentrum heißt Comingé. Comin heißt Kommune. Das Wort Kom hat auf Kurdisch auch eine Bedeutung. Heißt so ungefähr das, was auf Deutsch heißt, eine Kommune oder eine kleine Gemeinschaft. Da komme ich wieder zurück. Hier habe ich so einen groben Überblick über die Rätestruktur. Hier sehen wir, wie es organisiert ist. Zuerst hat man ja gesagt, hat man mit den Stadtteilräten in den Städten angefangen. Aber nach so einem Jahr, eineinhalb Jahren, hat man gemerkt, die Stadtteilräte, die Organisation auf der Stadtteilebene ist doch zu groß. Also da sind ja mehrere tausende Menschen oder in größeren Städten Zehntausende erfasst. Und das ist eine Ebene, wo sich nicht so viele Menschen einbringen, wo es für doch einige abstrakt ist, wo die Bevölkerung nicht gut mitgenommen wird. Deshalb hat man angefangen, Kommunen aufzubauen. Nach einer Diskussion, Kommunen heißt in den Städten eine Straße oder mehrere Straßen kamen zusammen und haben eine Kommune gebildet. Da sind 30 bis 150 Haushalte, je nachdem. Auf dem ländlichen Raum ist eben ein Dorf eine Kommune und die nächste Stufe ist im ländlichen Raum so eine 7 bis 10 Dörfer, das sind so ein sogenannter Dörferrat, das habe ich mir jetzt so übersetzt. Und und auf der gleichen Ebene ist der Stadtteilrat, die bilden dann zusammen den Gebietsrat. In der Jizira-Region gibt es vielleicht 7, 8 oder Gebiete. Und die kamen dann im 2011 zusammen und haben den Volksrat Westkurdistans aufgebaut. Als 2013 die Angriffe durch ISIS, Al-Nusra und andere Gruppen sehr groß wurden, gab es eine de facto Trennung der drei Regionen voneinander. So ein Austausch, direkter Austausch, hin und her fahren war einfach nicht mehr möglich. Deshalb begannen sie auch in diesen drei Regionen, die genannten Regionen, sich nochmal separat zu organisieren. Die obere Struktur Volksrat Westkurdistans gibt es nach wie vor, aber diese Regionenstruktur wurde dann doch wichtiger und dominanter. Die Struktur, grob gesagt, da kann man noch eingehen, funktioniert folgendermaßen. Kommune, da finden jeden Monat bis zwei Monate ein sogenanntes Plenum statt, wo alle Menschen kommen können. Sie wählen für ein Jahr, manchmal auch für zwei Jahre, sowas wie eine Koordination. Die Koordination besteht aus den zwei Co-Vorsitzenden, also jeweils Mann und Frau, plus jeweils ein oder eine Sprecherin aus den verschiedenen Kommissionen. Es gibt auf Ebene der Kommune, Stadtteile, Gebiete und ganz oben verschiedene Kommissionen. Diese sind die Frauenkommission, die organisieren sich auch sehr separat, haben eine besondere Stellung. Dann gibt es die Jugendkommission, wenn sie organisiert ist, das ist auf Kommunenebene manchmal nicht der Fall. Es gibt eine Wirtschaftskommission, die wirtschaftlichen Aktivitäten, Finanzielles organisiert. Eine politische Kommission, die politische Vertretung nach außen macht, mit anderen Organisationen, Bewegungen und so weiter sich trifft oder sich koordiniert. Dann gibt es die Kommission für Zivilgesellschaft. Das gibt es dann erst ab meistens ab Gebietsratsebene oder teilweise auch Stadtratsebene. Und auch eine Kommission, die für politische Bildung und so weiter verantwortlich ist, die wird ideologische Kommission genannt. Dort hat man mit dem Begriff Ideologie jetzt weniger ein Problem. Die Kommission, da sind 5, 10, manchmal auch 15 Menschen aktiv. Sicherheit ist nicht dabei. Ach, Sicherheit, Entschuldigung, das ist noch sehr wichtig. Sicherheit, also Verteidigung heißt das. Verteidigung ist auch sehr wichtig. Die Verteidigung organisiert die Verteidigung zusammen mit den Sicherheitskräften, die Asayish genannt werden. Asayish ist ein arabisches Wort, verteidigt diese Stadtteil oder Kommune. Und das sind Menschen aus diesem Stadtteil oder Kommune. Im Laufe, als die Rätestrukturen aufgebaut wurden, wurden gleichzeitig die Sicherheitskräfte Asayish aufgebaut, um die jeweilige Region, Stadt oder Ort zu verteidigen. Denn als der Aufstand begann und vor allem der Krieg, gab es natürlich eine unübersichtliche Situation. Den Staat gab es vielen Orten nicht mehr. Es gab Aufständische, dann gab es Islamisten und aber auch bestimmt hier und dort auch kriminelle Strukturen und alles Mögliche. Um sich da gegen Angriffe von außen zu schützen, hat man sich da organisiert. Das war eine ganz starke, wichtige Notwendigkeit. Ja, das sind die Kommissionen, die gebildet worden sind. Jetzt komme ich nochmal zurück. Die Frauen haben ja die Frauenkommission bzw. den Frauenrat. Mal ein zurück. Die treffen sich auch mal auch regelmäßig separat, haben ihre Frauenversammlung, wie hier. Das ist mitten auf der Straße. Ups, Entschuldigung. Dem habe ich jetzt nicht beigewohnt, aber die treffen sich, organisieren sich. Und die wählen auch die Co-Vorsitzende selbst separat, also nicht in der großen allgemeinen Versammlung. Und sie haben auch ihre Aktivitäten und Planungen und Organisationsstrukturen. Sie bauen auch sehr viel auf, zum Beispiel Frauenhäuser, die gibt es in jeder Stadt. Das ist nicht so ein Frauenhaus wie hier, ist in Europa bekannt ist. Das ist ein politisches Zentrum, soziales Zentrum, kulturelles Zentrum, aber es ist auch ein Beratungszentrum. Da findet ganz viel Verschiedenes statt. Es gibt Beratung für Frauen, die durch Gewalt bedroht sind. Die Frau rechts oben, die kam gerade an, als wir da waren. Das ist die Stadt Sedekanir. Sie ist Araberin und sie hat Probleme in der Familie gehabt und hat sich an den Rat, Entschuldigung, an das Frauenhaus gewandt und um Unterstützung gebeten. Der Frauenrat hat sowas wie eine Kommission, die bei solchen Fällen aktiv ist und zu Lösungen versucht zu erarbeiten. Es gibt auch viele Kurse, Sprachkurse, Kurdisch, aber auch Arabisch, Computerkurse, Nähkurse, Verteidigungskurse und ähnliches. Das ist ein wichtiges Zentrum für Frauen in einer Stadt, um sich selbst zu organisieren. Hier haben wir den Vorsitzenden der PÜT in der Stadt Sedekanir getroffen. Die PÜT ist keine Massenpartei, sie hat relativ wenige Mitglieder. Wie gesagt, wegen der Rätestrukturen hat sie jetzt nicht den Anspruch, ganz viele Mitglieder zu gewinnen. Sie versteht sich als eine Partei, die die Rätestrukturen mitentwickelt, hinter ihr steht, politisch, ideologisch zuarbeitet und eher in diesem Sinne wirkt. Die Parteien haben dann in diese Rätestrukturen eher im höheren, nicht nur PÜT, auch die verschiedenen Parteien, auch Parteien, die Rätestrukturen anerkennen, auch ihre Vertreter. Jede Partei kann da Vertreter, jede Partei gleich wie meistens 5 schicken. Da hat also PÜT jetzt nicht eine besondere Stellung gegen die anderen, auch wenn die Verhältnis deutlich kleiner sind. Hier haben wir die neue Übergangsregierung von Jezira besucht. Jetzt werdet ihr sagen, okay, es gibt die Rätestruktur, warum gibt es jetzt auch noch eine Regierung? Da muss ich ein bisschen ausholen, um das zu verstehen. Also die Rätestruktur wurde aufgebaut. Sie war dann 2012 dann sehr stark und hat auch diese Revolution, Revolution heißt Befreiung, vor allem erstmal die Befreiung der Orte organisiert. Die fand folgendermaßen statt. Sie war nicht jetzt bewaffnet, man hat nicht die staatlichen Strukturen in den Städten angegriffen, sondern durch eine Massenerhebung, also fast die gesamte Bevölkerung hat die staatlichen Zentren in den jeweiligen Orten umstellt und die staatlichen Kräfte, Polizisten, Gouverneur und ähnliches aufgefordert zu gehen. In ein, zwei Städten gab es Auseinandersetzungen bewaffnete, aber sonst war das weitgehend friedlich. Das war auch gerade aber zu einem Zeitpunkt, als im Juli 2012 die FSA und andere den Staat massiv angriffen, also in Aleppo und Damaskus. Da war der Staat in einer wirklichen Bredouille und schwierigen Situation. Und in diesen Tagen hat der Volksrat entschieden, okay, jetzt befreien wir die Städte. Also eine Situation ausgenutzt, als der Staat sehr schwach war. Der Ansatz war ja nicht, also die kurdische, also die Volksratsstruktur, die Bewegung hat ja nicht jetzt so massiv wie die anderen den Staat angegriffen oder schon Demonstrationen organisiert, aber jetzt bewaffnet nicht den Staat angegriffen. Sie haben eine andere Politik gefahren. Sie haben gesagt, der Staat, seine Politik lehnen wir ab, der hat uns unterdrückt uns, aber auch die große Opposition, vor allem der syrische Nationalrat, syrische Nationale Koalition, also die, eher die nationalistisch-islamistische Opposition, sie erkennt uns nicht an. Sie möchte, dass wir uns unterordnen. Sie beharrt auf einem Staat, einem nationalistischen Staat, in dem das Arabische dominant ist. Wir lehnen das ab und deshalb gehen wir unseren eigenen Weg. Sie sagen auch, wir gehen den dritten Weg. Und das macht sie auch in Zusammenarbeit mit anderen linkeren, demokratischeren Parteien, Organisationen in Syrien. Es gibt ja so ein Bündnis, die heißt Nationale Koalition für den demokratischen Wandel. Da ist PYD auch mit dabei. Aber die ist außerhalb Rojava's relativ schwach und hat nur begrenzt Unterstützer. Und diese Koalition sagt keinen bewaffneten Aufstand ja, aber keinen bewaffneten. Wir sind gegen Konfessionalität. In dem Bündnis macht die PYD mit. Nun, 2012 hat der Volksrat zusammen mit einem anderen kurdischen Parteienbündnis, eher dem eher rechteren bürgerlichen, dem syrischen Nationalrat, den sogenannten Hohen Kurdischen Rat gebildet. Also die beiden sind zusammengekommen, haben gesagt, wir arbeiten jetzt zusammen, wir bilden eine gemeinsame Regierung oder so. Aber das funktionierte nicht gut, von Anfang an nicht, weil die anderen die Rätestruktur als repressiv betrachten und sagen, ihr arbeitet mit dem Staat zusammen und sie können der Rätestruktur auch nicht viel abgewinnen. Außerdem stehen sie sehr, sehr, sehr stark unter dem Präsidenten der Kurdistan-Regionalregierung im Irak, also in Südkurdistan. Und da gab es große Auseinandersetzungen, politische, und das lief nie. Und sie haben große Forderungen, zu viele Forderungen aufgestellt für den Volksrat. Der Volksrat hat sich ja durchgesetzt, hat das politische, wirtschaftliche Leben dort organisiert, hat die Asayish gehabt, hat die Verteidigung organisiert, das Wirtschaftsleben hat verhindert, dass es einen Wirtschaftszusammenbruch gab. Und dann gab es schon die Angriffe der damals noch eher Al-Nusra und Teil der Freien Syrischen Armee an. Und sie wollten zum Beispiel, dass eine durch Barzani aufgebaute kleine Armee auch da rein kann. Das haben da der Volksrat abgelehnt, hat gemeint, ihr könnt rein, aber nicht unabhängig, sondern Teil der Volksverteidigungseinheiten, kurz JEPEG, teilwerden. Aber das wollten sie nicht und dann wollten sie die Hälfte, die Ölquellen dort, es gibt viele Ölquellen, vor allem beherrschen und andere Forderungen. Und es gab ja auch insgesamt ideologische Auseinandersetzungen, aber nichtsdestotrotz kam es nicht zustande. Im 2013 gab es viele Kämpfe, wie gesagt, es gab große Angriffe Und im Herbst 2013 wurden die meisten Angriffe abgewehrt. Gegen, wie gesagt, ISIS und Al-Nusra vor allem. Und viele, die meisten Regionen Rojavas wurden befreit. Und dann gab es halt Situationen, der kurdische Rat hat nicht funktioniert. Aber auch die Nicht-Kurden in Rojava haben an den Rätestrukturen kaum mitgemacht. Das waren eben die Kurden. Die Nicht-Kurden machen im Durchschnitt 20% oder so aus der Bevölkerung. Das sind zumeist Araber, aber auch eine bedeutende Zahl von Assyrer, bis in Armenien, bis in Turkmenen und bis in Tschetschenen. Die Idee war, diese auch zu umfassen, gemeinsam die Region zu verwalten. So kamen über 50 Parteien, Organisationen zusammen, haben einen Diskussionsprozess begonnen, wie eine gemeinsame Verwaltung, autonome Selbstverwaltung aussehen kann, und haben einen Gesellschaftsvertrag erarbeitet. Drei Monate lang gab es eine Diskussion, an dem sich alle beteiligen konnten. Da kam ein Gesellschaftsvertrag raus, der ist zwischen auch ins Deutsche übersetzt. Der sagt vieles, aber das Erste ist, dass sie den Nationalstaat ablehnen, Nationalismus, die Dominanz einer Religion. Sie betrachten sich als säkulär. Sie sagen, neben Arabisch ist jetzt auch Kurdisch und Assyrisch Amtssprache. Sie sagen, dass eine Geschlechtergleichberechtigung oder Freiheit anzustreben ist. Es gibt eine 40% Geschlechterquote für alle Gremien. Es gibt das ökologische Bewusstsein ist auch sehr stark verankert. Und es wird gesagt, wir sind Teil eines demokratischen Syriens. Also sie versteht sich nicht als ein eigener Staat. Sie sagt, wir wollen Teil eines demokratischen Syriens werden. Momentan ist das nicht der Fall, aber wenn sich Syrien demokratisieren sollte oder freier werden sollte, wollen wir Teil dieses Syrien werden, aber eines dezentralen Syriens. Das ist so die Perspektive, die sie haben. Ja, und so wurde im Januar 2014, also dieses Jahr, die demokratische Autonomie ausgerufen und der Gesellschaftsvertrag angenommen. Also der eine wichtige Aspekt, warum man zu einer Übergangsregierung gebildet hat, war, alle Gruppen in Rojava einzuschließen. Der zweite war, sich eine Legitimität innerhalb Syriens, in der Region und weltweit zu erarbeiten. Das ist wichtig. Es ist ein Gebiet, das vom Süden angegriffen wird, vor allem von ISIS. Im Norden hat die Türkei ein Embargo verhängt, aber auch Südkurdistan hat ein Embargo verhängt. Am Anfang war die Grenze noch offen, aber als das mit dem Hohen Kurdischen Rat nicht funktioniert hat, wurde auch die Grenze dort gesperrt. Nur Flüchtlinge dürfen nach einer gewissen Prozedur durch. Manchmal einige Politiker, aber sonst durfte da nichts durch. Also sie sind einem ganz großen Druck ausgesetzt und die Bemühungen dieser Übergangsregierung ist auch, das zu durchbrechen. Es gab und gibt viele Delegationen, auch nach Europa und im Mittleren Osten und überall hin, die natürlich das Thema international voranbringen wollen, Solidarität erarbeiten wollen, Kontakte zu linken, demokratischen, fortschrittlichen Bewegungen aufbauen wollen, aber auch eine Anerkennung regional, international haben wollen. Langfristig ist es von den anderen Parteien oder Bewegungen oder Staaten in Syrien auch eine Anerkennung zu bekommen. Das hört sich jetzt ein bisschen unrealistisch an, aber man muss auch überlegen, je länger das dort sich das etabliert, desto eine stärkere Ausstrahlungskraft kann es innerhalb Syriens haben. Und ja, so eine Regierung wurde aufgebaut. Achso, in dem Gesellschaftsvertrag ist die Rolle der Rätestruktur natürlich anerkannt, hat eine besondere Stellung. Und diese Regierung darf man sich auch nicht als etwas sehr wie hier vorstellen. Jeder Minister, es gibt 22 Minister in der Jizya-Region, und fast alle Parteien haben da irgendeinen Minister. Und die haben jeweils ein paar Mitarbeiter. Also es ist keine Riesenverwaltung oder irgendwas. Die meiste Arbeit macht noch die Rätestrukturen. Die haben sich ja sehr etabliert und bauen sich weiter aus. Und das Dominante ist eigentlich die Rätestruktur. Die Übergangsverwaltung arbeitet mit denen eng zusammen. Und das, was im Namen der Übergangsverwaltung gemacht wird oder organisiert wird, kann ohne die Rätestruktur natürlich nicht gemacht werden. Diejenigen, die sehr viele Parteien oder Organisationen, die in der Übergangsregierung sind, sind ja auch in der Rätestruktur. Also es gibt nicht so einen Konflikt jetzt, einen großen. Es gibt aber Fragen, die noch nicht so jetzt endgültig geklärt sind. Wie das langfristig dann aussehen wird, das ist noch in Diskussion. Die Rätestruktur hat nach der Befreiung der Orte Verwaltung aufgebaut, Kommunalverwaltung. In allen Städten hat sie ganz neu etabliert. Es gab natürlich früher die des Staates, aber die waren ja weg oder nicht ganz verschwunden, aber die Mitarbeiter waren noch zumeist da. Die Rätestrukturen hat diese nicht zerschlagen, aber hat sie nochmal neu strukturiert und die Verwaltung aufgebaut, die für die Wasserversorgung, Müllabfuhr, Straßenerhaltung und ähnliches und auch Baugenehmigung und sowas verantwortlich ist. Die kommunalen Verwaltungen sind gegenüber den Rätestrukturen auch verantwortlich. Also die Rätestrukturen bestimmen so wie die Kommunalverwaltung, also die politische Linie wird von den Rätestrukturen vorgegeben. Wir haben hier noch so eine Bezirksverwaltung in Kamischl in der großen Stadt besucht, eine kleine, da arbeiten 15, 20 Menschen. Die Frau, die ist verantwortlich für, mitverantwortlich für wirtschaftliche Fragen in diesem Stadtteil, wo glaube ich 50.000 Menschen leben, und da war die Hälfte der Mitarbeiter waren Frauen, wie auch bei den allen anderen Verwaltungen, die es da gibt. Ja, die bemühen sich sehr. Also es gab in dem ersten Winter von 2012 auf 2013 große Probleme mit der Beheizung der Gebäude und Ähnliches, mit der Müllabfuhr, aber das haben sie nach einem halben Jahr doch hinbekommen. Es gibt ein Bewusstsein dafür, weil relativ schnell ist auch Kampagnen gab von jugendlichen Frauen, um den Müll von den Straßen wegzubekommen und andere Sachen zu organisieren. Die versuchen auch zum Beispiel kleine Parks aufzubauen. Die Mittel sind sehr, sehr begrenzt. Sie haben zu einem kleinen geführt, aber also die bestehenden Parks wollen sie natürlich aufrechterhalten. Nun, ich habe von den Asaish gesprochen, also den Sicherheitskräften. Die sind mit der Rätestruktur aufgebaut worden. Und die haben sich dann organisiert, auch nach oben hin. Und es gibt dann auch in jeder Stadt oder in jedem Gebiet sowas wie eine Leitung. Das wird dann koordiniert, die Sicherheit dort. Wir sehen hier eine Straßensperre. Die gibt es vor jeder Stadt eigentlich. Überall, wo du hingehst, siehst du sie. Aber in der Stadt gibt es keine Kontrollen. Aber da stehen an wichtigen Stellen viele Asaish mit ihren Kalaschnikows meistens. Also man sieht schon eine viele Waffenpräsenz in der Stadt. Die ist damit begründet, dass es auch viele Bombenangriffe in den letzten ein Jahr gab. Also die Gegner von Rojava, die schicken Leute, um Bomben zu legen, jeden Monat oder gehen ein, zwei Bomben in Rojava hoch und jedes Mal sterben mehrere Menschen. Achso, das ist, den wir da besucht haben, links oben, das war jetzt der neue sogenannte Innenminister und die Asaish arbeiten mit denen zusammen, auch in den Rätestrukturen. Hier haben wir, die Asaish versuchen natürlich auch, wie heißt es, transparent zu sein, offen zu sein, und da haben sie auch so Schilder, bei Beschwerden kann man sich wenden. Also, und sie haben auch stolz ihre wenigen moderneren Geräte gezeigt. Diese Betonblöcke, die gibt es vor jeder Einrichtung, weil die Einrichtung, das ist ein Jugendzentrum, sind besonders Ziele von Angriffen. Deshalb werden sie meistens so geschützt. Das ist eine neue Zelle in Haseke. Da hat die Asaish-Leute, als wir sie besucht haben, die Zellen gezeigt. Die haben da ein paar Zellen. Es gibt auch Gefangene, relativ wenige, also viel, viel weniger als früher. Aber es gibt auch Gefangene, vor allem aus kriminellen Gründen und ähnliches. In der Stadt Kamischlo gab es, glaube ich, 80 und die meisten waren meistens für ein paar Monate oder so festgenommen. In kleinen Städten waren es 10 oder 20 oder so. Solange Verurteilte gab es relativ wenige, also sehr, sehr wenige. Sie haben auch gesagt, dass die Kriminalität in Rojava in den letzten einen Jahr schon spürbar zurückgegangen ist. Das liegt nicht nur an den Asaish, vor allem an den Rätestrukturen, an dem politischen Prozess, an der Beteiligung der Menschen, der Organisiertheit der Menschen. Es liegt daran, dass es keine extreme Armut gibt, dass es ein solidarisches Zusammenleben gibt, dass sich Menschen, viele Menschen gegeneinander unterstützen, vor allem über die Rätestrukturen. Da können wir natürlich dazu noch kommen, wenn es weitere Fragen gibt. Ja, die Bomben, die werden auch gelegt von Barzani, also der südkurdischen Regierung. Der Mensch hier, der wurde festgenommen, das ist der Hinterhof seines Hauses. Als wir dort waren, ging die Bombe hoch, da ist einer gestorben, der ist verletzt worden. Er hat dann gestanden, dass sie da Bomben gebaut haben, um Bomben in diesen Städten zu legen, im Auftrag der südkurdischen Regierung. Der hat das dann ausführlich erklärt, wie das ist. Zuerst in den Medien, dann wollten wir ihn besuchen. Dann hat der Freund Michel aus Berlin und die andere Freundin ihn besucht. Ich war jetzt nicht dabei, ich war woanders. Die haben ihn besucht und lange interviewt. Und sie fanden das sehr authentisch, was er von sich gegeben hat. Und das ist ein Asaish-Mitglied, der halt die zusammengeführt hat. Und Ziel ist es, Unruhe zu stiften. Ziel ist es, zwischen Kurden und Arabern Probleme zu schaffen, Zwiespältigkeit, Feindschaft aufzubauen. Dadurch, dass natürlich gezielt Araber zum Beispiel angegriffen werden, da wo sie viel leben, legt man eine Bombe. Und ähnliche Aktionen. Ja, und nachdem wir aus Rojava zurückgekehrt sind, ist eine Bombe genau in dem Ort, wo die Bombe legen wollten, das ist eine Stadt, wo zur Hälfte Araber leben, hochgegangen. Und es ist möglich, dass andere Anhänger von der Demokratischen Partei Kurdistans, das ist die Partei, die es gibt die Demokratische Partei Kurdistans in Syrien und in Irak, die sind miteinander verbrüdert oder verschwistert. Und die arbeiten eng zusammen. Und dieser andere rechtere bürgerliche Block, in dem ist diese Demokratische Partei Kurdistans die wichtigste Partei. Da sind momentan 8 Parteien. Ja, die sogenannte Verteidigung wird nicht nur von Asaish organisiert. Es gibt dann militärische Kräfte, richtig militärische. Und das sind die Volksverteidigungseinheiten. Ich habe hier Kräfte geschrieben. Kurz JEPEG, die haben sich auch mit der Rätestrukturen zusammengebildet und die führen den Kampf gegen ISIS. Die verteidigen die Region von Rojava und das sind auch diejenigen gewesen, die jetzt vor 2 Wochen in Irakisch-Kurdistan in diese Region Schengal gegangen sind und dort die jesidischen Kurden gerettet haben. Die ISIS hat ja am 3. März die Region Schengal, die wird auch Sinjar genannt, ja, überfallen, das wisst ihr ja. Und 100.000 Menschen oder mehr haben sich auf den Berg gleich neben der Stadt geflüchtet. Das ist an der Grenze zu Rojava und da sind tausende JEPEG-Kämpfer gekommen, haben sich freigekämpft bis dahin und haben einen Korridor gebildet. Die Menschen waren auf dem Berg, wo sie sich ein bisschen schützen konnten und JEPEG hat dafür gesorgt, dass die Menschen alle nach Rojava gehen konnten. Sonst wäre es zu einem wirklichen Genozid gekommen. Das war ja die Absicht von ISIS. Dazu können wir auch natürlich danach nochmal reden. JEPEG, das ist jetzt eine Zeremonie von 40 JEPEG-Kommandanten und Kommandantinnen. Die haben da irgendwas gemacht, eine Bildung oder Diskussion oder strategisches Treffen. Und die Abschlusszeremonie, da durften wir auch hin und haben die ja filmen und aufnehmen können. Und ihr seht, dass auch sehr viele Frauen dabei sind. Heute sind mindestens ein Drittel Frauen in der JEPEG, in manchen Regionen 50%, in der mittleren. Und die sind da in JEPEG drin, aber haben auch ihre gesonderten militärischen Einheiten. Die JEPEG sind nicht ganz so demokratisch organisiert wie die ASAIJ. Die ASAIJ wählen ihre Koordination in einem Ort oder in einem Gebiet, Stadt selbst. Die kommen auch jährlich zusammen und wählen ihre Leiter. Und die haben auch eine Rätestrukturen. Die ASAIJ sind gegenüber den Volksräten auch verantwortlich. Sie sind ja aus ihnen entstanden und sie müssen sich gegenüber ihnen verantworten, bekommen Kritik oder Vorschläge. Auch JEPEG muss ist gegenüber den Volksräten rechenschaftspflichtig und Vertreter von ihr gehen auch bei Bedarf zu diesen Versammlungen der Rätestrukturen. Aber sie sind nicht so in den Städten präsent. Die haben ihre Kasernen oder Militärstützpunkte oder sind aber vor allem an der Front, um Rojava gegenüber ISIS zu schützen. Ja. Wir machen noch weiter. Wenn Verständnisfragen sind, wie gesagt, könnt ihr ruhig Fragen stellen. Wir haben vor allem die Fraueneinheiten besucht. Das ist jetzt ein Hügel, der heißt Tilhenzir, das ist ganz im Westen von Jizira. Und das ist schon an der Front. Hier bewachen, also schützen sie, also das ist so die Front. Hier haben wir Einheiten besucht, so 20, 30 Menschen, die da oben sind. Hier sieht man, von dort aus beobachten sie ein weiteres Dorf und die Bewegung von ISIS. Und diesen Hügel bauen sie hier aus. Das ist direkt an der Grenze zur Türkei. Man sieht auch türkische Soldaten von dort, auch Panzer, die an der Grenze stehen. Also da sind eigentlich zwei Feinde gleich neben ihnen. Die türkische Armee greift nicht ein, aber sie lässt die ISIS bisschen weiter hinten, so dass man sie nicht so sieht, auch über die Grenze durch. Das habt ihr auch vielleicht gehört, dass ISIS von der Türkei mit aufgebaut wird. Also die internationalen ISIS-Kämpfer kommen vor allem über die Türkei nach Syrien rein. Dazu können wir auch natürlich nochmal dazu diskutieren. Das ist jetzt ein Dorf, das Foto ist vom Hügel ausgeschossen, das ist ein Dorf, wo sich ISIS-Kämpfer befinden. Es ist vielleicht 2-3 Kilometer entfernt. Diese Front steht seit 8-9 Monaten und JEPEG verteidigt hier. Ab dann ist ein Gebiet 100 Kilometer von ISIS kontrolliert, bis wieder die mittlere Region von Rojava kommt. JEPEG hat die Politik oder Philosophie, jetzt nicht andere Gebiete außerhalb Rojavas zu erobern. Sie sagt, wenn dort die Bevölkerung ruft oder uns auffordert, dass wir auch dahin kommen sollen, dann machen wir das nur. Also wir stoßen nicht in Gebiete vor, wo wenig oder gar keine Kurden leben, vor allem Araber. Das machen wir nicht. Unser Ziel ist nicht, neue Gebiete zu erobern oder den ganzen Norden Syriens. Unser Ziel ist, zu verteidigen. Ja. Hier haben wir arabische Kämpfer. Das ist dieser Grenzposten, Tel Kocher. Und mit denen haben wir auch sprechen können. Die haben sich neu angeschlossen, der JEPEG. Die Bevölkerung von Tel Kocher ist zumeist arabisch. Und sie haben mit JEPEG zusammengekämpft, um diesen Ort Ende letzten Jahres zu befreien. Diesen Ort hatte Al-Nusra erobert, vor 1-2 Jahren. Und die Menschen, die nicht mit ihnen kooperiert haben, wurden verfolgt, gefoltert, auch ermordet. Und ihre Wohnungen und Häuser wurde alles ausgeraubt. Die haben gesagt, die haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war, auf LKWs geladen und in Syrien oder in der Türkei verkauft, um sich so den Krieg zu finanzieren. Ja, und die sagen, alle Menschen hier, also alle Araber von diesem Ort Tel Kocher, das dürften ein paar tausend sein, stehen hinter JEPEG und wollen sich immer mehr JEPEG anschließen. Auch die drei arabischen jungen Frauen haben sich angeschlossen. Die haben gerade ihr Erststudium oder Studium abgeschlossen und sind zu JEPEG gekommen, auch durch die Ermunterung ihres Vaters, das haben sie uns erzählt. Vater sagte zu ihnen, ihr solltet zu JEPEG gehen, denn die kurdische Bewegung, da sind die Frauen sehr stark, also sie bekommen immer eine stärkere Rolle in der Gesellschaft. Auch bei uns muss das so sein. Und wenn ihr zu JEPEG geht und kämpft, und auch politisch dort euch weiterbildet, ist das für uns vom Vorteil. Das müssten viel mehr machen. Die vielen gefallenen Menschen, die im Krieg jetzt in den letzten 2-3 Jahren gefallen sind, werden auf gesonderten Friedhöfen begraben. Das sind die Friedhöfe der Gefallenen hier in Kamischloh. Die gibt es in jeder größeren Stadt. Es dürften jetzt so mehr als 1500 Menschen, also JPEG-Kämpfer, Assange-Mitglieder oder Zivilisten umgekommen sein. Das ist relativ wenig, also im Vergleich zum Krieg in Syrien insgesamt, wo zwischen, glaube ich, 170.000 Menschen umgekommen sind. Also das liegt daran, dass sie ihre Gebiete verteidigen konnten, dass der Krieg nicht nach Rojava eingedrungen ist und der Staat mit anderen dort gekämpft hat oder andere Kurden massenhaft massakriert haben. Die Pflege dieser Erinnerungskultur an die Menschen, die gefallen sind, ist groß. Es gibt diese Zentren, die von Familien der Gefangenen aufgebaut werden. Hier sind Bilder von den Menschen, die ihr Leben verloren haben. Das gibt es überall. Nun, eine große, wichtige Frage ist auch, wie organisieren die Menschen das Leben, ihr Wirtschaftsleben, wie überleben sie, welchen Ressourcen, welchen Mitteln und wie funktioniert so die Wirtschaft. Also die Wirtschaft ist ja nicht ganz komplett zusammengebrochen, weil auch die Rätestruktur sehr schnell eine Vereinigung für die Händler und Geschäftsleute und so aufgebaut hat und auch eine Preiskontrolle macht, dass die Preise nicht wuchern. Das haben sie sehr schnell aufgebaut. Die Region, da gibt es sehr viel Öl, das sagte ich. Also 50-60% des gesamtsyrischen Öls kommt aus der Jezira-Region. Das macht sie auch deswegen interessant. Und Barzani wollte ja gerade diese Ölquellen, aber die laufen jetzt eigentlich gar nicht mehr. Nur noch ganz wenige arbeiten. Es wird relativ wenig Öl gefördert. Das wenige Öl, was gefördert wird, wird raffiniert. Man hat dann nach ein paar Monaten, nach Eroberung dieser Ölfelder mit Techniken und irgendwie es geschafft, da Öl zu raffinieren. Zwar nicht so gut, aber so, dass es benutzt werden kann. Und dieses Öl wird für wenig, sehr wenig Geld verkauft. Es ist günstiger als sogar vor dem Krieg. Ich glaube, ein Liter kostet 15 Euro Cent. Also sehr günstig. Vorher war es 30. Das wird auch, der Verkauf wird auch über die Kommunen und die Rätestruktur organisiert, aber es gibt auch Tankstellen. Das Öl ist wichtig, um Fahrzeuge zu betreiben. Das Öl ist wichtig, um Wasser aus dem Grund zu holen für die Bewässerung der Felder. Aber das Öl ist auch wichtig, um Strom zu produzieren und auch das Erdgas. Da wird auch etwas Erdgas gefördert. Mit dem Erdgas wird etwas Strom produziert. Man hat eine neue Anlage sich verschafft, die 80 Megawatt produzieren kann, aber nicht mehr. Und der Bedarf liegt aber in der Jezira-Region bei mindestens 500 Megawatt. Das heißt, dass es nicht immer Strom für alle gibt. Und jeder Haushalt bekommt 4-mal am Tag so 1,5 bis 2 Stunden Strom. Da gibt es ein Verteilungssystem. Jeder weiß, wann sie Strom bekommen. Das ist schon so organisiert. Die haben ja bei Familien übernachtet und sie wussten immer, wann jetzt Strom kommt. Dann wurden zum Beispiel dann die Waschmaschinen betrieben. Aber Strom wird natürlich auch sonst gebraucht. Das ist nochmal ein Bild über die Ölquellen, wo sie alle liegen. Also wir sind ja hier und hier gibt es auch viele. Die sind in der Hand von ISIS jetzt vor allem. In allen Städten, fast in allen Straßen, sieht man so große Dieselgeneratoren. Also der Diesel, den man hat ja genug, mit dem wird Strom produziert, wenn da jetzt nicht über die Leitung was kommt. Nicht immer, aber zu gewissen Stunden, wenn hoher Bedarf ist, gibt es die so Generatoren, die eine Straße versorgen. Das ist über die Kommunen organisiert worden. Die Kommune hat gesagt, okay, wir besorgen uns jetzt einen großen Generator. Nicht jeder soll ein einzelnes haben. Das wurde jetzt auf die Beine gestellt. Und das ist aber ein Problem. Es ist laut Und es ist ein Problem für die, natürlich für die Gesundheit der Menschen. Aber andere Möglichkeit, Strom zu produzieren, gibt es da eben nicht. Früher kam der Strom eben aus Mittel- oder West- oder anderen Regionen Syriens, aber es hat, die Leitungen wurden aber natürlich von ISIS gekappt. Kommen wir zur Landwirtschaft. Ich sagte, die Region ist eine Ebene und da wird sehr viel Weizen produziert, das stimmt. Bisschen auch über die Bewässerung oder immer mehr. Aber auch ein bisschen Linsen und Kichererbsen und ein bisschen Baumwolle gibt es. Also der Staat hat ganz bewusst in den letzten Jahrzehnten diese Region zur Kornkammer gemacht und hat gesagt, hier soll nur Weizen produziert werden. Und 60% des gesamtsyrischen Weizens kommt von hier. Und da gibt es überall solche Silos, die sieht man überall. Und es gibt unheimlich große Mengen an Mehl. Genauso wie das Öl können sie das natürlich nicht exportieren oder so oder verkaufen, weil es ein Embargo gibt oder Embargo von allen Seiten gibt. Ja, und also ein Problem mit Mehl und dann gibt es nicht oder mit Weizenprodukten, davon haben sie genug. Es gibt auch viele Tierherden, also es gibt auch viele Milchprodukte, das ist auch nicht ein Problem, aber es gibt wenig anderes Gemüse oder Obst und das muss geschmuggelt werden. Da gibt es in den Straßen, das kann man sich kaufen, ist aber eben ein bisschen teuer. Und das kommt über Nordkurdistan, es wird ja viel geschmuggelt, aber auch anderes. Es gibt eine Schmugglertradition seit 50, 60, 70 Jahren zwischen den verschiedenen Teilen Kurdistans. Also ich kenne viele Menschen in Nordkurdistan, die das auch früher gemacht haben. Es gibt viele Wege und die werden natürlich jetzt intensiver genutzt, weil die Türkei die Grenzen dicht gemacht hat. Da kommt nichts durch, außer gewisse medizinische Hilfe. Das musste die Türkei gewähren, weil in Nordkurdistan Menschen vor 1,5 Jahren viel protestiert haben. Also es gab in den Grenzstädten große Proteste und irgendwann hat der Staat gesagt, okay, jede Woche kann Medizin rüber oder Lebensmittel oder andere gewisse Grundnahrungsmittel, aber sehr begrenzt natürlich. Und die Unterstützung durch Nordkurdistan ist sehr entscheidend für Rojava insgesamt. Also sie protestieren auch, wenn es großen Angriff gibt. Und auch viele Jugendliche und Menschen sind rübergegangen, um auch mit den JPEG zu kämpfen. Tee und andere Genuss- und Kräuterpflanzen? Die werden auch geschmuggelt. Also Tee wird natürlich geschmuggelt. Und andere Sachen, auch Schuhe und ähnliches, so Kleidung, was man halt nicht selbst produziert. Man ist jetzt dabei, das zu diversifizieren. Man versucht ein bisschen anderes Gemüse, also mehr Gemüse herzustellen und sich möglichst viel zu versorgen. In der Diskussion kam auch raus, die haben gesagt, okay, die Embargo ist auch eine Möglichkeit, jetzt komplett auf, nicht komplett, aber viel auf Selbstversorgung umzustellen. Was die Rätestruktur jetzt in letzter Zeit sehr vorantreiben möchte, sind die Kooperativen. Sie möchte, dass die Kooperativen die dominante Wirtschaftsstruktur in Rojava werden. Sie meint es solidarisch und daran verdienen die, hat die breite Bevölkerung was davon. Privatunternehmen sollen nicht keine bedeutende Rolle haben. In Rojava gibt es kein Großkapital mehr. Also die wenigen Reichen sind geflohen und es gab ohnehin relativ wenige. Es war ja vielleicht die ärmste Region in Syrien. Es gibt aber auch so eine Tendenz, dass reichere Kurdinnen und Kurden, also wenn sie zu viel Geld kommen, nach Aleppo oder Damaskus gehen und dort ihre Geschäfte machen. Das ist auch typisch in Nordkurdistan, das kenne ich auch von dort, dass diejenigen, die zu viel Geld kommen, dann in den Westen der Türkei gehen und dort eher sich wirtschaftlich betätigen. Nun, hier ist eine Frauenbäckerei, also es gibt überall jetzt Bäckereikooperativen. Hier werden sie von 4 Frauen betrieben. Sie verkaufen um 10 Uhr schon ihr ganzes Brot. Also die Bevölkerung hat natürlich ein Bewusstsein und kommt natürlich vor allem zu ihnen. Es gibt auch private Bäckereien natürlich. Die sind auch klein, aber die verdienen gut und das überschüssige Geld setzen sie wieder in Frauenprojekte oder Strukturen oder in anderen Kooperativen rein. diese, also neben den vielen Kooperativen bemüht sich natürlich die Frauenbewegung auch, Kooperativen für die Frauen aufzubauen, damit viele Frauen auch zur Beschäftigung kommen. Hier ist eine Nähkooperative bei Kamischlos. Ich sagte, es gibt ein bisschen Baumwolle. Mit dem versucht man so viel Kleidung wie möglich für sich selbst herzustellen. Hier arbeiten Männer und Frauen. Es gibt eine Erdnusskooperative. Es gibt eine Kooperative für Milchprodukte, die haben wir auch besucht. Und die arbeiten auch alle gut. Die meinen, wir können mehr davon aufbauen. Das Land, das ist auch noch wichtig. Es ist so, dass es vielleicht 20.000 Hektar oder mehr staatliches Land gab. Das wurde natürlich vergesellschaftet und an die ärmsten Menschen gegeben. Die ärmsten Menschen betreiben das jetzt. Und das Land wurde Verfügung gestellt, die Menschen mussten nicht zahlen, auch die Mittel und Maschinen wurden von der Rätestruktur bereitgestellt, sodass die Menschen dort produzieren können. Manche haben sich in Kooperativen zusammengefasst und manche nicht. Sie müssen, wenn die Produktion gut angelaufen ist, eine Steuer von 15% oder so zahlen. Das ist so verabgemacht worden. Aber die ärmeren Menschen, die müssen kein eigenes Kapital haben. Sie werden auch nicht verschuldet, wenn sie damit anfangen. Ökologische Probleme ist auch wichtig, weil es vor allem Probleme mit dem Wasser gibt. Hier sehen wir einen Bachlauf, der ist ausgetrocknet, der fließt nur noch im Winter Wasser, das ist schon seit 2-3 Jahren der Fall. Es liegt daran, dass der Niederschlag abgenommen hat, Klimaveränderung. Es liegt daran, dass die Flüsse kommen alle aus Nordkurdistan. Der türkische Staat hat dort die Bewässerung ausgebaut durch Talsperren oder man entnimmt Wasser aus den Bächen und Flüssen und da kommt wenig an. Außerdem haben die Menschen hier in Rojava selbst auch inzwischen immer mehr Brunnen. Also es wird zu viel Wasser verbraucht und es ist ein Problem, der Grundwasserpegel sinkt. Machen wir weiter. Dann gibt es natürlich auch ein Problem bei der Stadt Kamischlo mit dem Müll. Das Problem ist, ich habe auf Pause gedrückt, Entschuldigung. Das Wasser ist so wenig, dass dieser große Staudamm kurz vor Hasseke, weiter im Süden, kein Wasser mehr hat. Und das sind so große Pfützen, Seen oder so, aber da fließt sonst nicht viel Wasser. Der wurde vor 30 Jahren gebaut, aber der wird nicht mehr benutzt. Kann nicht mehr. Ja, ich sagte Müll, das Problem ist nicht nur, dass da hier wild deponiert und abgefackelt wird, sondern dass die Trinkwasserquellen der Stadt Kamischlo ganz in der Nähe sind. Nicht mal einen halben Kilometer, sondern einen Kilometer. Und das Wasser ist in Gefahr. Das Trinkwasser ist sonst eigentlich gut, weil es Grundwasser ist und das kann man auch trinken. Haben wir auch getrunken und wir sind nicht krank geworden. Ja, weitere Probleme gibt es auch. Jetzt komme ich noch so zu ein paar Sektoren. Gesundheitspolitik, Bildungspolitik. Bei der Gesundheitspolitik ist ein Krankenhaus in Dedik, ein staatliches Krankenhaus. Es ist so, dass sich mit der Revolution sogenannte Gesundheitsparlamente gebildet haben, wo alle Ärzte, Apotheker und andere Gesundheitsmenschen zusammengekommen sind und die Gesundheitspolitik dort koordinieren. Und sie haben die Krankenhäuser übernommen, die Ärzte sind geblieben und koordinieren das. Sie bauen jetzt in allen auch mittelgroßen, kleineren Orten Gesundheitszentren auf. Also nicht kleinen Orten, also mittelgroßen Orten. Die Behandlung ist dort sehr günstig. Ich glaube, eine Behandlung 1 Euro oder so. Das ist günstiger als bei Privatärzten, die gibt es auch. Und da kostet es so 7 Euro. Sie wollen sehr bald das auch kostenlos machen, aber sie haben sehr begrenzte finanzielle Mittel und deshalb nehmen sie doch ein bisschen Geld. Aber Leute, die wirklich nichts haben von denen, oder Flüchtlinge, nehmen sie natürlich nichts. Ziel ist natürlich, ein Gesundheitssystem aufzubauen, aber das Problem ist einfach, es gibt 3 große Probleme. Erstens, es gibt zu wenige Ärzte, die Hälfte der Ärzte sind geflohen. Es gibt zu wenige Medikamente gegen chronische Krankheiten. Es kommt was, aber es reicht nicht aus. Man muss bedenken, dass es auch viele Flüchtlinge gibt aus anderen Teilen Syriens. Und es gibt zu wenige medizinische Geräte, Operationsmittel und ähnliches. Die vorhandenen gehen auch ein bisschen kaputt. Und das ist auch ein großes Problem, vor dem sie stehen. Sie versuchen da entgegenzusteuern. Manches wird geschmuggelt über Nordkurdistan, aber das ist auch sehr begrenzt. Sie versuchen natürlich auch die Bevölkerung über die Gesundheit zu informieren. Es gibt mit den Räten Seminare und ähnliches. Und sie haben sogar jetzt eine Gesundheitskonferenz gemacht und auch die Naturmedizin, also die traditionellere Medizin, will man pflegen. Das Rechtssystem wurde auch neu aufgebaut. Hier sind wir beim Gericht in Derik, das wird Volksgericht genannt. Hier sind so Menschen, das sind die Menschen, ich weiß nicht, wer, ob jemand jetzt ein Richter ist oder nicht, aber die arbeiten dort alle. Mit dem haben wir uns unterhalten. Im Rahmen des Rätestruktur wurden 2012 auch Justizräte aufgebaut. Die Justizräte haben dann das Rechtssystem neu organisiert oder sind dabei. Überhaupt muss man bedenken, dass halt all das, was jetzt ich hier erzähle, in einem ständigen Prozess ist. Die bauen was auf, da ist was nicht gut oder es gibt Kritik oder funktioniert nicht, dann wird es natürlich nach einer Diskussion wieder umgekrempelt teilweise. Auch das Rechtssystem, so wie es hier steht, soll nochmal weiter demokratisiert werden. Beim Rechtssystem ist das Wichtigste oder das Fundament sind diese Friedens- und Konsenskomitees in den verschiedenen Stadtteilen, die es seit 2011 gibt. In manchen Orten gab es sie auch schon früher, seit den 90er Jahren. Damals wurden die auch schon aufgebaut von der PKK damals. Damals gab es noch keine PÜT, da war die PKK auch in Syrien aktiv und die PÜT steht ja ideologisch der PKK nahe und sie arbeiten eng zusammen. Diese vielen Konsenskomitees sollen schlichten in den Stadtteilen, sollen Streitfälle behandeln und das möglichst alles auf der Konsensebene nach einer langen Diskussion oder einer kurzen Diskussion. Ziel ist es da, den Frieden in der Gesellschaft voranzutreiben, die Kriminalität zu bekämpfen, aber auch mehr einen Ausgleich zwischen den Menschen zu finden. Die werden angenommen, die gibt es in jedem Stadtteil. Wir haben mal einige von denen getroffen und die haben sich, auch Menschen, die wir gesprochen haben, sich zufrieden damit gegeben. Sie meinten, es läuft recht gut, weil teilweise ja in den 90er Jahren aufgebaut wurden. Fälle, die in diesen Frieden- und Konsenskomitees nicht gelöst werden können oder schwerwiegende Fälle, werden von diesen Volksgerichten behandelt. Und dann gibt es, von den Volksgerichten werden die Richter von den Volksräten dieser Region gewählt. Also jeder Mensch kann jemanden vorschlagen und da muss nicht jeder Jurist sein. Und dann stimmt der Volksrat ab, wer da Richter sein wird. Unter den 7 Richtern oder so sollten, glaube ich, schon 2 Juristen oder so sein, ungefähr. Ja. Und dann gibt es eben das Berufungsgericht, Regionalgericht und sogar ein Verfassungsgericht. Aber das Problem oder eine große Herausforderung ist, dass es eben verschiedene Gesetzesgrundlagen gibt. Es gibt ja diese jetzt neue Gesellschaftsvertrag. Da gibt es natürlich die vielen syrischen Gesetze und dann die internationalen Konventionen. Und alle 3 werden zur Grundlage genommen. Man hat natürlich noch nicht für alle Bereiche jetzt Gesetze entwickelt oder verabschiedet. Das ist ja ein längerer Prozess, aber man nimmt vom syrischen Gesetz das, was jetzt nicht diskriminierend ist oder undemokratisch ist. Jedes Mal ist es natürlich nicht einfach. So versucht man, das Problem in den Griff zu bekommen. Das Bildungssystem ist auch sehr interessant. Das ist jetzt so eine Schule, ein Schulgebäude gewesen, das ist Kurdischunterricht, wo jetzt jüngere und auch ältere Menschen sind, die lernen Kurdisch zu schreiben und zu lesen. Kurdisch können alle Menschen dort, also in Rojava können mehr oder weniger alle Kurden Kurdisch, aber sie lernen es jetzt im lateinischen Alphabet. In den Schulen ist es so, dass der Schulunterricht weiterging, also es wurde jetzt auch nicht unterbrochen oder die Schulen wurden nicht aufgelöst, nur es gab 2 Veränderungen. Diese sind ein Unterrichtsfach, was die Baas-Ideologie lehrte, und Staatslehre sowas, die wurde abgeschafft, weil das chauvinistisch und undemokratisch ist. Und es wurde überall, fast überall, kurdisch Sprachunterricht eingeführt. Das ist relativ schnell. Es gab schon Lehrer oder Menschen, die kurdisch lehrten, so eine Initiativen, und die wurden zu Lehrern, und die haben natürlich ganz schnell neue Menschen dann so weit gebracht, dass sie wieder als Lehrer in Schulen arbeiten konnten. Und heute gibt es in Rojava insgesamt 3000 Kurdischlehrer, und allen Schulen wird jetzt Kurdisch unterrichtet. Der ist jetzt nicht verpflichtend, aber 99% der kurdischen Schüler beteiligen sich daran. Mit großer Freude, und wie gesagt, ältere Menschen lernen jetzt auch. Wir waren auch in der Akademie für die kurdische Sprache, Geschichte und Literatur. Das sind so um die Bilder. Und hier sieht man weitere. Das ist eine große Anlage. Waren Teil einer Hochschule oder sowas, oder eine Fakultät. Das hat man besetzt. Und hier wird intensiviert der Unterricht oder Diskussion mit 20, 30, 40 jungen oder neueren Lehrerinnen geführt. Diese Einführung von Kurdischunterricht an den Schulen führte dazu, dass auch immer mehr Assyrer jetzt sagen, okay, wir müssen auch Assyrisch an den Schulen einführen. In einigen Orten, wo es viele Assyrer gibt, wurde auch Assyrisch eingeführt. Und eine große Zahl, nicht eine große, aber eine erste Zahl von Araber und Araberinnen sagen jetzt, unsere Kinder sollen auch Kurdisch lernen. Und man versucht gegenseitig, die drei Sprachen zu lernen. Denn die drei Sprachen sind in der Jezira-Region Amtssprache. Also drei Sprachen sind Amtssprachen. Und alles ist in drei Sprachen ausgeschildert. Aber die Menschen, die jetzt nicht diese drei Sprachen sprechen, können auch Unterricht und Dienstleistungen in ihren Sprachen und so in Anspruch nehmen. Also Turkmen, Armenier, aber das ist jetzt noch nicht so sehr entwickelt. Und man bereitet momentan neue Unterrichtsfächer auf Kurdisch vor. Die eine ist Demokratische Nation, so heißt das. Das ist ein Fach, wo das politische Konzept der demokratischen Autonomie, die genannt ist, grundlegend wiedergegeben wird. Die basiert natürlich auf der Idee des demokratischen Konföderalismus. Das ist was die PKK 2005 in Diskussion gebracht hat. Das ist ein neuer Konzept, der sich gegen den Nationalstaat richtet, der sich gegen das Patriarchat richtet, der sagt, wir müssen demokratische Gesellschaft aufbauen. Damit meinen sie nicht eine bürgerliche, parlamentarische, sondern eine Rätestruktur oder mit basisdemokratischen Elementen. Das ist das Ziel. Und es gibt das sogenannte Paradigma. Das heißt, das Paradigma der demokratischen, geschlechterbefreiten und ökologischen Gesellschaft. In dem Sinne wird dieses Unterrichtsfach vorbereitet und soll nächsten Monat schon an einigen Schulen beginnen. Weitere sind auch in Vorbereitung. Und in 10 Jahren möchte man alles auch auf Kurdisch unterrichten können. Also die Lehrer, die da sind, die sind alle geblieben, auch die Rektoren, außer die Rektoren haben jetzt die Rätestruktur nicht anerkannt oder so. Ui. Aber wir haben noch Alarm. Wir haben noch eine halbe Stunde hier. Und überall werden auch Kulturzentren aufgebaut. Das ist hier eins in Sedekanir, ist ein großes, war früher auch ein Kulturzentrum des Staates. Hier gibt es, was man sich so vorstellen kann, Tanzkurse, Musikgruppen, Theatergruppen, Musikunterricht, Bücherei, Festivals werden von denen organisiert in den verschiedenen Städten jetzt und ähnliches. Also man bemüht sich und sehr viele junge Menschen kommen jetzt zu diesem Kulturzentrum. Viele Menschen haben jetzt einen großen Nachholbedarf. Da bildet sich jetzt viel heraus. Und es gibt auch eine starke Jugendbewegung, die heißt Revolutionäre Jugend. Und hier haben wir eine kleine Gruppe in Kamischlo besucht, das war auch sehr spontan. Die haben da diskutiert, da haben wir erstmal ein bisschen zugehört. Da haben sie es dort rumgeführt. Die Jugendlichen sind sehr aktiv. Die jungen Frauen haben, als wir dort waren, einen großen Kongress organisiert. Die haben sich auch mal treffen sich auch separat. Ich war jetzt nicht dabei, die anderen beiden Freunde waren dabei. Also es gibt da viele Versammlungen und Diskussionen. Überhaupt gibt es dort sehr viele Diskussionen und Versammlungen. Unheimlich viele Versammlungen. Also. Unheimlich viele Versammlungen. Ständig. Ja, das ist die Zeitschrift der Studierenden, die sind auch organisiert. Die hat man, sieht man auch in jeder Stadt. Überall haben die ein kleines Büro. Das ist eine Zeitschrift, die kommt jeden Monat raus. Und in Rojava gibt es nur in der Stadt Hasek eine Universität, sonst keine. Und da gehen sehr viele Studierende hin. Ein Teil besucht immer noch irgendwie Aleppo oder Damaskus. Dann fahren sie, aber nur, die fahren nur zu Prüfungszeiten hin. Die fahren durch irgendwie, manchmal kommen sie durch. Das ist, wie genau, habe ich es nicht ganz verstanden, aber da gibt es noch einige, die dort ihr Studium abschließen wollen. Die Revolutionäre Jugend hat gerade, als wir da waren, am 10. Mai eine Demo organisiert mit vielen tausend Menschen. Da haben wir uns beteiligt und das richtete sich gegen die neuen Schutz, also Graben und Wälle der südkurdischen Regierung. An der Grenze zu Südkurdistan hat die Barzani-Regierung an der Grenze einen Schutz, einen Wall aufgebaut und einen Graben, um das Embargo zu vertiefen. Offiziell heißt es, um das Einsickern von Terroristen zu verhindern. Nachdem all dieser hohe kurdische Rat und was weiß ich alles nicht mehr funktioniert hat, wurde das aufgebaut. Da sind die Menschen natürlich sehr verärgert, weil sie eigentlich aus Südkurdistan Unterstützung wollen, aber Barzani hat sich da eher mit der Türkei verbündet und agiert gegen Rojava. Er hat auch gesagt, es gibt keine Revolution in Rojava, das ist nur eine Machtübernahme in Kooperation mit dem Assad-Regime. Das sind assyrische Jugendliche, die haben sich auch beteiligt. Also in der Übergangsregierung macht eine assyrische Partei mit und das ist die größte. Es gibt 5 insgesamt, die anderen 4 machen nicht mit. Aber die meisten Assyrer in Rojava stehen hinter der Rätestruktur oder genauer gesagt der Übergangsregierung. Und hier haben wir ein Bild von Kamischlo, der Stadt. Die ist halt schon groß, aber sehr breit. Es wird nicht so sehr in die Höhe gebaut. Und Kamischlo ist so, dass ein Viertel noch in der Hand des Staates ist. Als die Städte befreit wurden, hat man Kamischlo nicht komplett befreit. In dem Gebiet, wo ein Teil des Stadtzentrums, wo auch viele staatliche Einrichtungen sind und 2 Stadtteile, wo viele Araber und Assyrer leben, hat man nicht eingenommen. Da haben sich die staatlichen Kräfte zurückgezogen. Man hat sie dort gelassen, dann gesagt, hier, wir lassen euch da in Ruhe, aber ihr lasst uns in Ruhe. Man hätte sie erobern können, aber dahinter steckt natürlich die Absicht, jetzt nicht die auf totale Konfrontation mit dem Staat einzugehen. Der Ansatz ist, wir haben jetzt Chance, Gebiete zu befreien und eine neue Gesellschaft aufzubauen, unsere Organisationsstrukturen zu verstärken, zu vertiefen. Wir müssen die Zeit ausnutzen, so stark werden, dass dann wir uns dann verteidigen können. Also die Bewegung dort sucht nicht die direkte militärische Konfrontation mit dem Staat oder auch mit den anderen. Wie gesagt, die Philosophie ist, die Region, eigene Region zu verteidigen. Hier haben wir Bilder aus Kamischlo. Das ist so ein Stadtteil, in dem wir gewohnt haben. Hier gibt es viele Fahrräder, viele Menschen fahren noch Fahrrad, also mehr als in Nordkurdistan. Das ist so Innenstadtbereich, so ein Bazar. Das sieht da überall so ungefähr aus. Das ist nicht großartig modern, wie man es in anderen Städten bekannt ist. Und man kann aber auch zwischen diesen staatlich kontrollierten und nicht staatlich kontrollierten Gebieten auch sich schon teilweise bewegen. Also es ist keine Grenze da oder so. Und es verläuft ja durch die Innenstadt. Auf der einen Straße stehen die Polizisten des Staates, auf der anderen Seite die Asaish-Leute. Manchmal kommt es aber zur Konfrontation. Der Staat versucht manchmal die eine Einrichtung oder die andere einzunehmen, dann greift sie mal an und da erfindet sie einen Anlass. Aber die JPEG und Asaish, die schlagen immer zurück und die meinen, bisher konnten wir mal alles, jeden Angriff zurückwehren. Der Flughafen von Kamischlo wird auch noch vom Staat kontrolliert. Die Stadt Hesseke, da waren wir auch. Das war natürlich ein bisschen brenzlig, es war nicht einfach, da hinzufahren. Und fährst bis dahin. Der Nordteil der Stadt ist in der Hand der Rätestrukturen, der Südteil ist in der Hand des Staates und ISIS ist auch nicht weit, schon außerhalb der Stadt. Das war schon angespannt. Eine Woche vor uns gab es da Kämpfe. Das ist der Bahnhof, den wollte der Staat einnehmen. Da wurde er wieder zurückerobert. Da waren wir sind morgens hin und abends zurück. Und nach uns gab es wieder Kämpfe. Als wir da waren, hat es gerade viel geregnet. Also gab es einen extremen Regenfall, Niederschlag, den es sonst ganz selten gibt. Das ist ja schon an der Grenze zur Wüste. Ab südlich davon gibt es dann eigentlich kaum noch Landwirtschaft, außer an Flüssen. Das ist so ein Zentrum der YPG, also die Fraueneinheiten. Da gab es ein Fest und da waren 1000 Menschen da, die haben eingeladen, da wurde gefeiert. Hier sieht man eine Richtung des Staates, die Fahnen, die syrischen Fahnen. Und da haben wir uns auch mit den verschiedenen Strukturen und Räten unterhalten. Da ist das Problem natürlich, es ist sehr angespannter, weil die Stadt geteilt ist de facto. Nach uns gab es Kämpfe, da sind 3-4 JPEG-Kämpfer gefallen und da gab es jetzt hier eine Zeremonie. Die anderen beiden Freunde haben das besucht, sind wieder hingefahren. Da sind die Kämpfer zusammen mit 1000 Menschen und haben die Menschen begraben. Und das ist auch ein Alltag, also es ist in jeder großen Stadt jede Woche da ein Begräbnis für Menschen gibt, die umgekommen sind. Wir haben natürlich die Assyrer und Armenier auch besucht, vor allem in Derik, wo es eine große Gemeinde gibt. Das ist die Kirche der Assyrer. Die Assyrer, damit meine ich auch die Aramäer und die Chaldäer. Das ist so eine religiöse Spaltung, die es halt vor 1500 Jahren gab. Die sprechen mehr oder weniger die gleiche Sprache. Und da lebten früher, vor 60 Jahren war die lebten in der Provinz 30% Christen, die Zahl hat abgenommen. Jetzt sind die Hälfte nochmal geflohen und jetzt sind noch höchstens 10% von Jesider christlich oder christlichstämmig. Ja, und hier haben wir den Geistlichen besucht und er hat ein Bild da von Assad hängen gehabt. Er war jetzt nicht so kritisch mit Assad, meinte, er ist eigentlich ein guter Mensch gewesen. Aber es ist so eher die Politik, sich nicht zu sehr auf eine Seite zu schlagen. Aber die Chaldäer, die assyrische Kirche ist so. Aber es gibt auch assyrische Sicherheitskräfte, die nennt man Sutoro, und die arbeiten eng zusammen mit den Asaish zusammen. Ich sagte ja, diese eine assyrische Partei, die arbeitet ja eng zusammen. Aber die Kirche ist da nicht so positioniert sich nicht so sehr. Ist ja bekannt, dass Kirchen eher konservativer sind. Die Chaldäer sind aber ein bisschen anders und die machen in den Rätestrukturen direkt mit. Also nicht nur in der Übergangsregierung, aber auch in den Rätestrukturen. Dann waren wir in der Stadt Zedekanir, ganz im Westen. Das ist die einzige Stadt, wo in der Stadt gekämpft wurde, wo es Zerstörung gab, wo die Bevölkerung fliehen musste, bevor die Stadt wieder von JPEG befreit wurde. Und da gab es über einen Zeitraum von 9 Monaten Kämpfe, bis die Al-Nusra dort vertrieben wurde. Das war im letzten Sommer. Es gab große Kämpfe, da hat die Bevölkerung mitgekämpft. Hier haben wir noch ein Bild vom Stadtzentrum, das ist so die Hauptstraße von dieser Stadt Zedekanir. Da ist die 80% der Bevölkerung zurückgekehrt, da leben sehr viele, also sehr viel los. Jeden Morgen kommen die Menschen vom Land. Bis mittags sind die da, um Geschäft zu erledigen oder was zu verkaufen. Und dann da ist es morgens in der Stadt sehr voll, das ist sehr lebendig. Überhaupt leben auf dem Land noch sehr viele Menschen. Mir kommt es vor, dass vielleicht 60% der Menschen noch teilweise auf dem Land leben in manchen Regionen, weil da auch eben viel landwirtschaftliche Produktion ist. Ja, hier, das ist der Grenzübergang zur Türkei, die Stadt ist auch an der Grenze. Und die wurde zubetoniert, als JPEG die Stadt befreit hat. Die haben gleich da zugemacht und durch diesen Schlitz konnte man türkische Soldaten sehen, wenn man genau durchgeguckt hat. Dann liefen sie rum. Das sind Gräben, wo gekämpft wurde. Also in der Stadt wurde monatelang in Gräben kämpfen, waren da Menschen, haben gekämpft und die Bevölkerung hat die kämpfenden Menschen, nicht nur JPEG-Leute oder Saish, viele Menschen, die eine Waffe hatten, haben auch mitgekämpft. Und weil da die Angriffswelle oder die Besetzung so stark war durch Al-Nusra, da musste es sein. Wir haben da auch einen Menschen getroffen, hier in diesem Dorf, Man sieht so die Einschusslöcher, das war mitten an der Front. Und die mussten das Haus verlassen und der Mann dieser Familie hat dann mitgekämpft. Und die Familie hat von hinten mit Nahrung oder Logistik oder was auch immer unterstützt. Also der größte Teil der Bevölkerung. Da hat die ganze Bevölkerung mitgekämpft. Das ist eine Kämpferin von Jepek, die da letztes Jahr mitgekämpft hat. Die ist eine Kommandantin über, ich weiß nicht wie viele Jepek-Kämpferinnen. Mit der haben wir uns, wir waren 2 Tage zusammen. Sie hat uns viel gezeigt und wir haben da viel mit denen diskutiert. Sie stammt aus der Region Rojava, Afrin, ganz im Westen. Und sie war auch in Nordkurdistan und Südkurdistan bei der PKK-Guerilla. Als die Revolution hier begann, ist sie dann hierher gekommen, hat gesagt, ich will hier kämpfen. Und sie hat natürlich die gewisse Erfahrung gehabt. Und da kamen schon einige Leute von der PKK-Guerilla, die aus Rojava stammen und kämpfen jetzt mit. Also die Unterstützung da in der PKK-Guerilla ist schon wichtig. Sie haben keine Waffen mitgebracht, aber die Organisiertheit und die Erfahrung, die war schon wichtig. Ja, das ist ein Haus, was zerstört ist. Da gab es so einige und dieses Haus soll jetzt zu einem Museum umgewandelt werden. So als Relikt des Krieges, den es in Zedekanier gab. Das ist ein Haus, was durch ein Bombenattentat im April zerstört wurde, wahrscheinlich durch ISIS, da sind 10 Menschen gestorben. Sie arbeitet bei der Stadtverwaltung und ihr Vater ist bei dem Bombenattentat gestorben. Wir haben uns mit ihr unterhalten, da hat sie plötzlich das Bild ausgerollt und hat das so gezeigt. Also fast jeder Mensch ist da schon sehr betroffen. Mit den wenigen Mitteln, die Menschen und die Rätstrukturen und Verwaltung da haben, haben sie jetzt, als wir da waren, Flüchtlingscamp aufgebaut in der Nähe von Dedik für Flüchtlinge, die es in Rojava viel, von denen es viele gibt, mehr als 500.000 allein in der Cizre-Region, also 500.000 kamen, 200.000 dürften wieder weiter in die Türkei oder Europa weiter geflüchtet sein. Die sind natürlich teilweise bei Verwandten oder in leeren Häusern untergekommen und für die, die keine vernünftige Unterkunft bekommen haben, für die hat man das hier gebaut. Die werden jetzt auch für die Flüchtlinge aus Irak-Kurdistan genutzt. Wir haben auch das neue Studio von Ronai TV benutzt. Ronai TV ist so das Sprachrohr der Revolution der syrischen Kurden. Gibt es seit mehreren Jahren und die senden jetzt auch live aus Rojava. Hier ist eine Zeitschrift, die einzige politische Zeitschrift, die es in Rojava gibt. Die wird wöchentlich verteilt, also es gibt keine Zeitungsstände, wo man Verschiedenes kaufen kann oder so, so ist es nicht. Die wird von Hand viel verteilt, ist auf Arabisch und Kurdisch und da werden so die Entwicklungen und Ähnliches zusammengefasst. Ja, so komme ich langsam zum Ende meines Vortrages. Ich würde nur abschließend sagen, also ich bin jetzt bewusst nicht auf jetzt größere, umfassendere politische Analysen eingegangen. Mir ging es darum, zu zeigen, wie die Gesellschaft sich dort organisiert, wie die Rätestruktur ist, wie die Menschen sich organisieren, das politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Leben. Was da so besonders ist, warum wir von der Revolution Rojava sprechen. Das ist eine Revolution, weil patriarchale Strukturen relativ schnell überwunden werden. Das ist natürlich ein längerer Prozess, aber das, was in den letzten 3 Jahren passiert, ist sehr viel. Es gibt in der Welt wenige Revolutionen, wo so viel in Geschlechterbefreiung passiert ist. Es ist eine Revolution, weil Rätestrukturen aufgebaut wurden, weil die Bevölkerung sehr aktiv an diesen Prozessen mitmacht. Es ist nicht eine Partei, eine Leitung, die da oben bestimmt. Sehr viele Menschen organisieren ihr Leben vor Ort, in der Kommune, im Stadtteil. Sie organisieren das selbst, haben natürlich übergeordnete Strukturen. Es ist eine Revolution, weil alle Identitäten, kulturellen, also ethnisch, religiösen oder andere, Gruppen sich da wiederfinden. Es gibt keine Unterdrückung aufgrund der Herkunft. Das ist einmalig für den Mittleren Osten überhaupt. Also es gibt, ich glaube, keine Region, wo das so ausgeprägt ist. Deshalb kann man von einem Modell, demokratischen Modell sprechen. Es ist eine Revolution, die noch vonstatten geht und die noch viele Jahre weitergehen wird, aber die auf jeden Fall unterstützungswürdig ist. Es ist eine Revolution, wo Menschen aus Syrien, Mittleren Osten oder auch international sich was abschneiden können. Es ist einfach was Besonderes und deshalb sollte man damit solidarisch sein. Damit wäre ich. Ja.